SAW, Alter. Kinder des Zorns kommt am 20.06.2008. Schreibt unser Namen, das ist ein Rap.de-Exclusive, Baby. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? SAW. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? SAW. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? SAW. Wer sorgt dafür, dass das Gewitter wieder tobt? Neue Attitüde, Mittelfinger hoch. Ja, ich habe diese Fick-Album. Denn seitdem ich Rap klebt, jeder Wichser meinem Arsch als welch ein Stick-Album. Wer rammt dir die Faust in dein Magentrakt? Wo ich herkomme, zahlt man Frauen noch in Raten ab. Wer ist dieser Typ, der alle eure Perlen vögelt? Wer besetzt das Land im Fieber, so wie der Erlkönig? Wer ist der Typ, der um die Gegend her spaziert? Kein Fick, jeden Tag, die aus dem Weltimperifär tangiert. Wer, wenn nicht dich? Ihr verwechselt mich, nur und dich. Selbe Liga, verkehrte Sicht. Ihr gottlosen Hunde, seid bei Beef schnell ausgeliefert als die Zeitung vom Postboten. Jungen, kommt in den Port und wir fucken dich ab. Und was nicht passt, das verpassen geklatscht. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Heißen wir? S.A.W. Heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Er läuft geradeaus mit erhobenem Kopf. Wer will Dickscheine machen und die Krone im Pott? Bitte drück aufs Pedal, lass die Armlehne los. 07, wer setzt die Maßstäbe hoch? Das ist Big Business, weil ich nur noch groß verkaufe. Wer bringt für seine Family jetzt Brot nach Hause? PA, der General, Großstadtgeschäft. Wenn wir spitten, dann wird deine Crew ins Koma versetzt. Mann, ich leb für den Scheiß, es regnet und schneit. Wer im Game geht seit Jahren schon seinen Weg ganz allein, hä? Es gibt schon wenige, die so krasse Parts haben. Wer sorgt im Game für einen Kollateralschaden? Zu viele Rapper in einer harten Verpackung. Doch ich schreib Free Scene an G bis zum Tag der Entlassung. Das ist Westside Kanackensong. Wir sind die Nummer 1. Und es wäre besser, wenn ihr wegbleibt vom Plattenbau. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W. Schreibt unseren Namen, wie heißen wir? S.A.W.